Das ist eine Podcast-Folge über Agents of S.H.I.E.L.D. Die Serie hat wieder angefangen mit ihrer dritten Staffel letzten Dienstag. Und für uns ist das ein bisschen ein Versuch. Wir wollen wöchentlich eine Folge machen. Und das heißt, dass zum einen vielleicht die Folgen nicht immer ganz so sauber editiert sind wie andere Sachen, dass wir vielleicht auch mal eine andere Form ausprobieren. Heute ist es jetzt einfach ein Gespräch. Dass wir vielleicht auch mal ausprobieren, Audiospuren aus der Serie mit reinzuschneiden. Also wir wollen diese wöchentliche Form ein bisschen nutzen, um zu testen, was geht mit Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Form des Podcasts gefällt. Wir wollen trotzdem weiter auch thematische Sachen wie Bösewichte oder Frauenfreundschaften machen. Aber halt mit einem größeren Zeitabspann. Gut, wir fangen direkt an. Viel Spaß! Fangen wir doch einfach beim Anfang der Episode an. Ja. Also zuerst, was mich jetzt gefreut hat, dass Sky, die jetzt als Stacy bekannt ist, sofort eigentlich als sehr kompetente neue Agentin für diese neue Aufgabe von Inhumans Leute zu retten, zu unterstützen. Auch als Anführerin. Auch ja, genau. Direkt als. Und Mac als ihren Sidekick, der ja in der Staffel zuvor ja eigentlich noch sehr kritisch gegenüber Inhumans eingestellt war, aber dass sie da jetzt wie so ein gegensätzliches Paar machen, aber das eben auch. Kannst du dich erinnern, wie oder dir erklären, wie es zu dieser Veränderung bei ihm kam? Weil ich habe den Eindruck, er ja schon in der Finalfolge irgendwie sich abgefunden hat. Oder? Ja, eigentlich wollte er S.H.I.E.L.D., also die Gruppe von Coulson verlassen, aber dann war ja dieser große Konflikt mit der Gruppe von den Inhumans, angeführt von der Mutter von Daisy, und da ist er dann wieder eingesprungen, weil er ihnen helfen wollte. Ja. Und da hat sich wohl dann, also die nahen Umstände haben wir dann nicht gesehen, weil das, wie dann mit Mac alles passiert ist. Was ich mir vorstellen kann, ist, bei Mac, wir haben ihn ja gesehen, wie er auch mit Fitz gut klarkommt. Ja. Und dass es ihn quasi diese Arbeit, also der Umgang oder die Anrede von Leuten, die jetzt von einem Tag auf den anderen quasi eine starke Veränderung erlebt haben, ihm dann vielleicht auch wieder liegt oder etwas ist, was ihm wichtig ist, oder er wie das für sich übersetzen konnte, also quasi nicht diese Vorsicht oder Angst vor dem Alien, vor dem Fremden, und halt auch sein Misstrauen der S.H.I.E.L.D.-Organisation gegenüber, also er war ja auch Coulson gegenüber einfach nicht völlig frei von Bedenken, aber dass dieses Moment, dass es hier wirklich um Leute geht, die einfach von einem Tag auf den anderen total verändert sind und damit nicht alleine zumindest nicht gut klarkommen, dass das vielleicht etwas ist, wo er sagt, das ist zu wichtig, als dass es nicht daraus halten könnte. Ich denke, da wird man dann vielleicht noch mehr von ihm aus seiner Sicht dazu erfahren, weil da das ganze Problem, von wegen, wie jetzt Inhumans in der Gesellschaft angesehen werden, also finde ich, wird hier wohl schon klar aufgebaut. Ja, das wird schon angedeutet oder schon eingeleitet mit diesen Nachrichten, Einspielungen der Nachrichten. Ja. Und da der Präsident, der ist auch bei Iron Man 3 dabei. Da haben sie den gleichen Schauspieler genommen, damit auch die. Habe ich mir gedacht, weil ich kenne ihn sehr gut als Roswell, der ist jetzt der Sheriff. Okay. Und ich habe mich erinnert, dass ich ihn schon mal in einem Marvel-Film gesehen habe und dachte, das ist doch. Ja. Ja. Von daher dachte ich auch, dass sie da konsequent konsistent geblieben sind. Ja. Genau. Und die Frau in Nachrichten sagt auch Witch Hunt. Ja. Oder so ähnlich. Manhunt. Aber es ist klar, dass Joey, heißt der Joe? Joe jetzt sich so erstmal nicht besonders positiv angesehen. Ja, er wird als Gefahr aufgenommen, ja. Da zu diesem Charakter ist ja auch wichtig, dass man dann erfährt, dass er halt homosexuell ist. Also so wird es sicher in diese Richtung man könnte vielleicht auch Bisexualität noch mit. Oder Pansexualität. Ja, zumindest ist aber es queer. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Genau. Ja. Und dass hier halt auch diese Parallele gezogen wird, dass er eben er sagt, er musste ja schon mal sozusagen sein wahres Ich sozusagen lernen, das können darzustellen oder sich so zu präsentieren, wie er wirklich ist. Und jetzt muss er das mit seiner neuen Realität, dass er eigentlich ein Inhuman ist, das auch wieder machen. Mhm. Und dann sieht man halt, dass hier ganz klar sie gerne Analogien zu solchen Minderheiten ziehen, die ja, dann eben von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden, weil das ist bei den X-Men eben auch so. Mhm. Dort haben sie auch immer gern diese Verbindung mit den LGBTQ-Gruppierungen gemacht. Und also ich habe auf, ich glaube, ich habe auf The Mary Sue das Review wieder gelesen, was ich sehr gut fand diesmal. Das ist, glaube ich, sehr Neues und ich fand es echt dicht geschrieben und also auch gut geschrieben und natürlich die ganzen Kommentare wie immer. Mhm. Die sind ja. Und dann habe ich noch ein weiteres gelesen. Und ich glaube, beide waren der Meinung oder der Auffassung, dass es gut behandelt wurde. Also, dass es nicht quasi der einzige Faktor ist, den der Joe ausmacht. Und es wurde auch nicht so, der Schwule, tada. Nein. Sondern es war einfach ein weiterer, also eine Eigenschaft von ihm oder ein Umstand seines Lebens, der relativ cool eingeführt wurde und auch... eben nicht quasi total Plotline, aber halt auch den Plot informiert. Eben indem, dass er, dass das so zu seiner Identität gehört, dass er damit halt auch eben mit dieser Situation jetzt im Closet zu sein, mit seiner Inhuman-Identität quasi diese Erfahrung schon hat. Also ja. Das findest du auch, dass das nicht zu... Nein, aber nicht zu offensichtlich, genau. Zu aufgetragen ist. Ja, oder zu aufgedrängt. Nein, oder. Das könnte viel stärker... noch eingebaut werden können. Also zuerst hat er klischeehaft, genau. Was auch, dass er nicht klischeehaft ist. Ja. Oder nicht. Ja, und es wird zuerst irgendwie nur gesagt, ja, du hattest einen Boyfriend oder so. Das ist einfach, dass zuerst mal einfach so als Detail erwähnt wird. Und erst später sagt er dann das. Ich habe nämlich ein Beispiel, eigentlich eine Serie, die ich ganz gerne mag und ich finde, der Lesbaraktor ist auch ganz cool, aber sie wird quasi so eingeführt in ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber es ist nicht so von wegen, gay, sondern ist einfach ein weiterer Teil seiner Persönlichkeit. Ja. Genau. Da müssen wir dann halt schauen, ob dieser Charakter noch weiter oder ist. Ja. Was aber, apropos Joe, ich auch dachte, nur eine Person hat in den Kommentaren geschrieben, geht es euch auch so, dass er aussieht wie Ward? Und ich muss, ich auch so. Und die anderen, nein, der wirkt doch ganz anders, viel weniger fängst. Ja, eben, ich dachte dann, warum ist Ward so komisch? Warum reagiert der so ängstlich? Und ich hatte eigentlich dasselbe. Ich habe auch so, wie sieht der denn aus? Das ist nicht Ward. Oh nein, das hätte wohl nicht gepasst. Ja, ja, aber mir ging es ähnlich. Ich fand es fair. Also okay, ich dachte so. Den Vergleich, ja. Ja. Ja, sie haben die Gleichheit so oft. Okay. Ja. Ja, jetzt der war ja im Feld noch in dieser Episode. Ja. Ja. Aber der kommt dann dafür in der nächsten, soweit ich weiß. Ja. Aber dann eben konzentriert sich zuerst mal, genau, sie mussten ja jetzt auch wieder mal zuerst die Zuschauer informieren, was überhaupt alles passiert ist. Da gibt es die Szenen, wo sie eigentlich alles so wiedergeben, ja, seit dann und dann ist das passiert und Sachen, die Charaktere natürlich eigentlich schon wissen, aber dann extra nochmals für uns bereitstellen. Ich saß auch bei einer Szene da, wo Daisy und Phil, sie sagt ja nicht Coulson, sie sagt Phil, miteinander reden und ich dachte, oh, macht die Serie gerade Tell Not Show, also was eigentlich nicht so cool ist. Aber ich dachte, sie haben uns quasi am Anfang es schon gezeigt, also jetzt sagen sie es halt noch. Ja. Also es wäre schlimmer, wenn sie es einfach nur sagen würden, anstatt es zu zeigen. Aber es war so, dadurch, dass sie drüber geredet haben, wusste ich dann, oh, es ist was Regelmäßiges. Es ist nicht einfach jetzt einmal ganz besonders, sondern es ist etwas, was jetzt quasi... Schon mehrmals. Ja, was ihr Tagesgeschäft ist. Dann dachte ich wieder, okay, das ist in Ordnung. Ja. Irgendwie. Und dann so Infos, dass sie halt wegen diesen... Fischölkapseln, was sie dort halt schon unternommen haben, das sind dann schon offene Fragen, verstehe ich schon, dass sie das nochmal. Ja, und es ist dann quasi auch wieder Show, weil es gehört dazu, dass man miteinander redet. Ja. Bericht, sich gegenseitig Bericht erstattet und so. Von daher war es auch wieder Show, weil sie haben nicht nur darüber geredet, was sie machen, sondern haben wir, während sie geredet haben, ja quasi auch was gemacht. So arbeiten wir miteinander. Ja. Ja. Und ich habe erfahren, dass sie ihn Phil nennt. Ja, das ist eine wichtige Änderung. Habe ich auch schon Diskussion dazu gelesen, dass sie auf First Name Basis sind. Ja. Ja. Ich fand es auch in der Garderobe interessant. Oder nicht in der Garderobe als Raum, sondern ich fand, dass beide etwas sehr Ähnliches anhaben. So diese schwarze wie sagt man, Funktionskleidung. Ja. Also Outdoor-Laden hatte ich sofort das Gefühl. Also so. Dass sie visuell die Charakter auch immer von den Staffeln so abgrenzen können. Also dass die Design der Figuren wird angepasst mit jeder Staffel. Ja. Finde ich auch noch interessant. Sieht man so bei den Promo-Bildern. Ja, stimmt. Dass der Look sich natürlich verändert. Und jetzt eben was, und ich jetzt auch fand, dass eben Daisy und Phil jetzt denselben Look haben. Ja. So vom. Und in der ersten Staffel war es ja ganz anders. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da hat sie immer noch ihre Sachen angehabt von früher. Und er seinen Anzug bislang. Ja, jetzt ist es nicht mehr so ein typischer Anzug. Bobby war ja auch ganz anders. Ja. Erst dachte ich, dass sie auch rechts im Gesicht immer noch was hat. Ja. Weil ich habe mich gefragt, also ich habe sie gesehen und dachte, irgendwas ist da. Und dann ist mir aufgegangen, ja klar, die hinkt leicht. Also ihre rechte Seite, hatte ich das Gefühl, ist mit Leidenschaft gezogen, ist ja klar von dem, was sie erlebt hat. Aber ich habe dann beschlossen, dass sie im Gesicht nichts hat. Nein, doch. Oder? Ist mir nicht es war nur am Anfang, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte. Aber ich glaube, so redet sie. Sie hat manchmal so, dass sie ein bisschen schrägen Mund macht. Ah, okay, von der Schauspielerin her. Ja, okay, genau. Ist mir nicht, genau. Ja. Dort war einfach noch, also zuerst hat es mich gerade unglaublich genervt, dass sie wieder gesagt haben, ja, Hunter redet nicht mit mir. Und ich so, nein, nicht schon wieder. Weil, also ich finde, dann hat diese Beziehungsprobleme zwischen diesen zwei Charakteren nicht so interessant. Aber dann erfährt man ja, dass es immer noch gut zwischen ihnen läuft und dass sie wegen Heirat und so, dass sie da kompliziert. Und sie haben es auch direkt in der ersten Folge abgehandelt. Genau, ja, ist gut. Aber das ist sozusagen extra zum uns sozusagen zu verarschen. So, habt ihr gedacht, dass da dir schon wieder Streit ist? Weil Max schaut ja dann auch so rein, so, nein, nicht schon wieder. Aber am Schluss ist klar, aber ja, das, das ist ja wegen dieser Spin-off-Serie, habe ich dir das schon erzählt, dass das wieder auf dem Tisch ist. Genau. Dass wir wieder eigentlich das so planen, dass die zwei ihre eigene Serie bekommen. Und hat diese auch, schauen wir mal. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich stehe auf diesen Akzent von Hunter. Das ist so in diesem ganzen amerikanischen Dings da. Mhm. Und dann hast du immer wieder diese andere Melodie drin. Auch mit, bei Fitz habe ich das Gefühl, kommt es nicht so, also er redet halt nicht so viel wie Hunter. Also Hunter hat ja oft diese Kommentare, aber ich finde es auch bei Fitz schön, also wenn diese andere Melodie mit reinkommt. Mhm. Und ja, genau. Und ich mag halt schon auch Charaktere, die so ein bisschen goofy, also die so ein bisschen witzig sind. Ja, also das, am Auflockern. Ja. Dort im in der U-Bahn. Genau. Ja, wo er auf jeden Fall. Genau so. Ja, das ist dann, für das ist ja schon gut, ja. Ja, ja, das war es ja irgendwie so. In der zweiten Staffel, als ich dann gemerkt habe, ach, alle können ein bisschen auf Hunter rumhacken, ach, dafür ist er ganz gut da. Oder eben, ich fand ihn dann eigentlich ganz witzig und im Endeffekt dann doch recht integer eigentlich. Also ich glaube, er hat nie was, weiß ich jetzt nicht mehr, ob er mal richtig blöd war. Ja, könnte ich jetzt nicht sagen. Also, und ich glaube, was ich ja auch an Ward als Bösewicht interessant finde, dass Hunter auch nicht am Anfang zumindest noch so ein bisschen außerhalb vom System war. Wobei er inzwischen, denke ich, kann man das nicht mehr sagen. Inzwischen hat der Phil Coulson seine Unterschrift. Ja, genau. Also da hat er schon zugeschoben. Genau. Ja. Vorher hast du Fitz erwähnt, bei dem ist ja auch noch viel passiert. Mhm. Also ich. Also da habe ich dann nachher im Internet wirklich ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben, dass er halt die beste Performance eigentlich überhaupt in der Serie immer wieder abliefert. Ja, das sagen sie immer. Ja. Ja, und das ist mir dann, hat auch aufgefallen, dass bei ihm das wirklich sehr authentisch wirkt. Besonders am Schluss natürlich seine Szene, wo er dann wegen Simmons, also wo Phil Coulson ihm sagt, dass Simmons jetzt höchstwahrscheinlich einfach als tot erklärt werden muss. Aber ging es dir da wirklich so, dass du das dann die eindrücklichste Szene fandest von ihm schauspielerisch? Weil ich habe mich nur gefragt, ist es nur dieser Moment, dass halt wer rumschreit? Aha, ja, das ist so die offensichtliche Szene, ja. Aber ich fand das vorher, dass so seine Verzweiflung und so schon authentisch. Also wo jetzt vorher? Wo er mit Coulson spricht daran hängt. Daran an der festhält. Hoffnung. Okay, ja. Das meinst du, ja. Ja. Ich glaube, ich will da nicht mitsprechen. Ja. Also ich merke, dass es mir bei dieser Serie nicht so auffällt oder nicht so. Vielleicht sind es für mich auch zu viele, um da drauf jetzt groß. Ah, wegen Vergleich. Also ja, muss man oder, ja, oder, auch nicht, ja, ja, genau. Oder woran mache ich das jeweils fest? Also, ich finde, es gibt nämlich so viel Unterschiedliches, was ein Schauspiel ausmachen kann, weil teilweise sind es ja Leute, die eine enorme Präsenz haben. Das kann aber auch verkehrt sein für einen Charakter, also für eine Figur. Weil manchmal, aber ich denke, es ist faszinierend, wenn jemand eine sehr starke Präsenz hat, also so auch ausfüllt, was sie ist. Aber ist es dann gut geschauspielert oder ist es einfach eine tolle Präsenz? Ja. Und also das finde ich eben manchmal. Charisma, fällt mir, ja, manchmal fällt mir das schwierig. Ja, oder schwer. Bin ich jetzt auch kein Experte. Aber ich mag ja eigentlich immer so Agenten-Spion-Sachen und deswegen fand ich seinen Ausflug ganz witzig. Ja. Und auch, ich dachte mir schon von Anfang, ihr wisst nicht, mit wem er es zu tun hat. Ist ja so. Klar, dass er noch ein. Ja, ich dachte dann auch so, ist er so fertig und verzweifelt, dass er das jetzt wirklich so gemacht hat? Und dann dachte ich, okay, er drückt das Ding. Das damit, also das, oder also als ich dann gesehen habe, dass der Boss da das Ding auch drücken würde, dann wusste ich schon, dass. Okay, das kommt nur schlecht finden. Genau, dass es nicht das ist, was er denkt. Ja. Und dass Fitz dann daran gedacht hat, dass sie natürlich das dann versuchen, auf ihn anzuwenden. Und dass, ja, dass er da wieder eine neue Seite von sich zeigt, weil in der vorigen Staffel musste er noch wegen seinem Gehirntrauma sozusagen noch sich rehabilitieren. Reha machen. Ja. Ja. Und jetzt muss er sozusagen direkt in der, wie sagt man, on the field. Oh. Ja, in the field. In the field, ja. Ja, im Feld. Also er ist jetzt wieder, also mit verschiedenen Aspekten seiner Arbeit beschäftigt und nicht nur im Labor. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das müsste jetzt jemand sein, der sich noch besser auskennt, aber ich denke mal, dass Marokko hier wieder als exotisch, also so gerne. Also natürlich musste es in Marokko sein, wo er eine alte Schriftdings findet mit diesen typischen Gangstern, Araber, oder? Marokko sind Araber. Oh Gott, ja. Es tut mir leid, falls ich was falsch sage. Also sie sagen, dass er Arabisch spricht. Ah ja, genau, eben. Ja, Arabisch. Ja. Ja, weil es ist immer... ja, und das bietet sich immer gut an für solche Sachen. Also für Amerika, wenn sie irgendwo irgendwas Altes haben wollen. Ja, was natürlich stimmt. Also ich meine, es gibt ja sehr wichtige Bibliotheken. Und Artefakte. Ja, und genau. Ich fand auch den Twist ganz witzig, von wegen, eigentlich war es ja in Bagdad, aber ihr habt es ja weggeholt. Aha, okay. Ja. Dann muss er nicht so weit reisen. Und da muss man, ich denke dann halt immer dran, ja, die drehen einfach in Los Angeles und da müssen sie ja diese Locations immer so anpassen, dass es aussieht wie in diesen verschiedenen anderen Ländern. Das ist halt das Problem, wenn man eine Serie macht, die halt so global agiert. Finde ich auch noch interessant, wie sie das hinkriegen. Aber hier hat das eigentlich sonst relativ gut gewirkt. Und sonst machen sie dann einfach, ja, irgendwie so eine 0815 Gasse und 0815 Warenhaus. Und dann funktioniert es dann halt schon für die Story. Aber wir können gerne nochmal schnell auf Bobby zurückkommen, weil wir doch schnell über sie hinweg sind. Also mir hat es natürlich gefallen, aber für mich war klar, dass sie noch dabei sein muss. Aber mir hat's quasi, also was ich sehr gut finde, ist, dass dadurch, dass sie ihre Figur sowieso auch schon als Biochemist, also Biochemikerin auch angelegt ist, oder einfach nur Biologie? Das weiß ich jetzt nicht, aber dass sie noch diese wissenschaftliche Seite hat. Genau, ich glaube, das ist ja schon vom Comic her auch gegeben. Ja. Und das ist ja quasi schön, dass das wie dafür sorgt, dass sie jetzt quasi dieses andere Einsatzgebiet auch hat. Und auch einfach das, was wir in der zweiten Staffel nur kurz gesehen haben, hier ein bisschen mehr rauskommt. Einfach ihre Vielseitigkeit auch zeigt und quasi der Serie die Möglichkeit gibt, sie mit drin zu behalten, auch wenn sie jetzt im verletzten Zustand ist. Weil ich nehme an, auch umgekehrt war ich dann auch überrascht, dass sie immer noch hinkt und so, einfach weil man sich nicht so gewöhnt ist. Aber es zeigt nochmal, wie krass diese Situation oder diese Entführung durch Ward und Agent 13 einfach war. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn körperliche Gewalt nicht einfach von einem Tag auf den nächsten wieder heilt, weil es so einfach nicht ist. Ja, genau. In so einem Comic-Universum wäre es so einfach. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel aus der neuen Hero-Serie, da wird jemand angeschossen, aber kann mega lang einfach so normal noch weiter relativ gut rumrennen und das fällt dann schon. Irgendwann fällt es dann mal auf. Aber wir machen das eigentlich noch recht genau, ja. Ich habe hier noch Lincoln aufgeschrieben, der taucht ja auch wieder auf. Und wo sie zuerst seinen Namen sagen, ich so, wer ist das schon wieder? Wirklich? Ja. Dann bist du so, ich finde das so witzig, dann bist du so diese typische Internet-Kommentatorin auf dem Mary Sue. Oh nein. Das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, alle, die kommentieren bei den Mary Sues, können diesen Lincoln, wer ist das? Oder wissen auch, also so von wegen... Der ist so langweilig und ich denke immer, ja, der Lincoln Hunt. Der ist halt noch zu neu und der ist halt zuerst einfach so als der neue, hübsche Typ für Sky halt eingeführt worden. Mhm. Und dann haben dann viele Leute dann schon ein bisschen die Augen gerollt. Ja, ich finde es witzig, wie langweilig den alle finden. Aber der Witz ist, aber das Ding ist, dass ich ihn nicht viel spannender finde. Aber es stört dich vielleicht einfach nicht so. Also jetzt ist er ja, wissen wir nicht. Reina wäre interessanter. Ja, genau. Aber da war die Schauspielerin dann für eine andere Serie. Vor allem, wenn Reina nicht, also ich glaube, wenn man sie ehrlich dazu bekommen könnte, sich dafür zu interessieren und nicht irgendwie ihrem eigenen Einfluss oder so zuzuspielen, wobei, ach, das ist ja, aber wäre sie sicher auch sehr gut darin, Leute an das heranzuführen. Ja. Allerdings, ich weiß, okay, sie hat halt nicht diese Einführung, also sie weiß ja gar nicht so viel über ihren Humans wie jetzt Lincoln. Das stimmt. Genau, aber also einer Frau wie ihr traue ich ihr zu, dass das trotzdem ginge. Also, naja gut, aber das ist jetzt so hypothetisch, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Genau, das müssen wir noch schauen, wie das weitergeht. Ja, und ich weiß auch nicht, ob sie wirklich... Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben, dass er jetzt irgendwie da so die Krise schiebt. Also weil, ich meine, sie haben total zurückgezogen gelebt, weil sie Angst hatten, was ihnen passiert. Und also es kann ja nicht sein, dass man irgendwie, also er muss ja damit rechnen, dass Leute nicht immer das Beste für einen wollen und jetzt ist halt passiert, aber es haben ja nicht alle um ihn herum verraten, sondern einfach nur diese eine Person. Also, ja. Und er würde ja wirklich gebraucht. Also, ja, ich frage mich halt, ob sie wirklich eine klare Vorstellung von seinem Charakter haben. Ja, das ist vielleicht noch so noch ein bisschen früh, aber stimmt, das könnte noch schwieriger werden. Dann hatten sie ja diesen Kampf gegen diesen einen Inhuman, Lash, wo da so ein großer, neuer Bösewicht so sein, der ist eben auch aus den Comics, deshalb kennen dann einige der schon. Sieht ein bisschen aus wie der Tiergott oder in Prinzessin Mononoke. Wegen dem Rücken, ja. Ich habe das GIF-Set bei dir gesehen. Der sieht doch genauso aus. Ja, vom Design her, von der Form geht es in die gleiche Richtung, das stimmt, ja. Genau. Der Tiergott sieht ein bisschen netter aus. Wobei wir Lash noch gar nicht gesehen haben, richtig. Also ich finde, ja, ist noch sehr, aha, doch, gut. Wir wissen, dass er nicht allzu nett ist, weil den Leuten das Herz rausreißt. Ja. Ne? Ja, okay, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja noch gar nicht. Nein, aber es ist schon aber, ganz klar ein Böser. Ja. Halt schon so. Genau, weil das ist noch mit dieser Task Force, die jetzt hier neu mit drin ist. Rosalind. Ja, genau. Wo zuerst denkt man, das sei eigentlich die neuen Antagonisten, aber dann erfährt man ja, dass sie eigentlich ein ähnliches Ziel haben. Sie wollen ja auch herausfinden, wer bringt denn überhaupt jetzt gerade diese Inhumans um. Also vielleicht sind sie Antagonisten, aber nicht keine Bösewichte. Das ja, das in diesem also, dass sie Gegenspielerinnen sind, aber nicht, wer weiß. Weil ich war dann auch kurz überrascht, warum hauen sie jetzt ab? Weil ihr habt doch gerade rausgefunden, dass ihr dasselbe wollt vielleicht und so. Und dann dachte ich, ja, aber lieber trotzdem frei und selber bestimmt, was man macht, als festgehalten von dem. Genau, und sie sind eben, werden jetzt dadurch, also sie sagte, dass sie jetzt sogar auf oberster Stelle ist, aber nachher sieht man ja, wie der Präsident darüber redet und für Carlson dann, sie doesn't answer anyone. Ja, da ist noch aber ein bisschen ich habe es anders verstanden. Ich habe verstanden, dir antworten wirklich alle. Yeah. Also, weil ich habe so verstanden, dass sie den Präsidenten dazu bringt, das zu sagen. Ja, genau so habe ich es dann auch verstanden, ja. Dann, okay. Ja, das ist jetzt wieder manchmal das Problem, ne, wenn, ich meine, auch wenn wir jetzt Native Speakers wären, kann man mal was nicht ganz genau hören. Ob sie es überhaupt ernst meinen oder die Wahrheit sagen. Und dann stimmt, ob Phil das jetzt auch, wie er es genau meint. Aber ich habe es ein bisschen so verstanden, unabhängig davon, ob sie jetzt dem Präsidenten gesagt hat, was sagen oder so, auf jeden Fall davon ausgehen, dass es auf sehr hohem Niveau dann doch, sie sehr hoch oben ist. Ja. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe keinen Grund, ihr das nicht zu glauben, auch. Also, wenn sie sowas sagt. Ja. Ich glaube, ich sage es trotzdem noch, wegen den zwei neuen Figuren quasi, Lash auch noch, wobei der mal noch nicht gegendert ist. Naja, aber ich dachte trotzdem so, ganz oft, wenn wir so, es ist cool, dass Joe ein queerer Mann ist, aber ich dachte trotzdem wieder, es ist wieder so ein Apple Man und es ist wieder ein Mann halt. Und ich weiß, Agents of S.H.I.E.L.D. hat viele weibliche Figuren, aber ich war trotzdem so kurz enttäuscht, weil so häufig, wir haben trotzdem sehr viele Männer, also... Mhm. Überall rennt, also so und viele auch so Nebenfiguren und ich hätte es weggefunden, wenn es erstmal eine Frau gewesen wäre. Einfach so als die Norm, weil es ist ja, vielleicht wird jetzt noch sehr wichtig für die Serie und so weiter, aber auch dann, aber wenn er quasi einfach so das erste normale Inhuman war, mit dem man jetzt in Kontakt kommt, dann ist das wieder mal so der Everyday Man, also so normal. Und ich glaube, das hätte ich cool gefunden. Ja. Und auch Women of Color, also Women of Color und gerade auch queere Women of Color werden hier noch weniger, kommen noch weniger vor in Serien. Und von daher hätte man es einfach zack, tauschen können. Der Charakter ist aber auch noch Latino, so wie ich das richtig verstehe. Ja, genau, deswegen sage ich Women of Color. Ah ja, genau. Also quasi, wenn man so, aber klar, dann kann man wieder sagen, sie muss alle diese Minderheitenaspekte auf sich vereinen. Ja. Das ist dann auch wieder so, ja. Man kann es verschieden sehen, aber ich glaube, so dieser Aspekt, dass der normale Human da gerettet werden muss. Ah ja, gerettet werden muss. Gut, ich höre auf. Es ist ein schwieriges Thema. Ja, man kann halt immer... Aber ich war kurz enttäuscht. Okay. Ich sag das so. Ja. Aber ich habe da letztens auch darüber nachgedacht und dann Agents of S.H.I.E.L.D. ist von den Marvel-Produktionen, was so weibliche Charakter angeht, eben schon auf jeden Fall an erster Stelle. Nee, auf jeden Fall. Ja, also jetzt kommt dann Jessica Jones, da sehen wir dann noch, wie sie das genau dort machen. Aber dort hatte sie ja schon mal eine Frau als Hauptfigur. Mhm. Aber von den bisherigen Sachen, ja, Agents of S.H.I.E.L.D. hat da schon mal einen großen Bonuspunkt, ja. Genau, und wobei ich weiß, dass der Bechdel-Test ja ein für Filme ist, aber ich mache das trotzdem immer mal wieder auch für Fernsehserien, für die Folgen, für die einzelnen. Ja, macht Sinn. Genau. Bin ich gar nicht sicher, ob es dieser jetzt, hat es wahrscheinlich nicht bestanden, die Folge. Sonst müssten Daisy, ich gebe mir auch Mühe, ich wüsste gern, warum sie sich jetzt Daisy nennt, weil ich weiß, dass ihr Vater oder ihre Eltern sie so getauft haben, aber quasi was war Skys Überlegung, jetzt zu Daisy zu werden? Das wüsste ich noch gerne, ob das noch rauskommt. Das fände ich cool. Okay, wieder zurück. Sonst hätte Daisy mit Dings, entweder mit Rosalind oder mit Bobby reden müssen. Ja, weil also, May ist war gerade auch weg. Nicht, genau, die haben wir auch noch nicht gesehen. Wir sind im Urlaub. Ja. Oh, ganz wichtig, die Szene am Schluss mit Gemma. Ja. Ja, auf dem Alien-Planet, wo wir aber noch nicht wissen, genau welcher. Ja. Ja, da gibt es auch diverse Theorien, ja, dann wieder. Von dem Comic kennt man, ja. Ja. The Blue Side of the Moon, was mir nicht sagt, aber irgendwer wird es wissen. Okay. Ja, es hat mich an Limbo erinnert von Inception. Ah, ja, genau. So dieses, die Zeit, also, ja, einfach, ja, genau, und wir wissen halt nicht, wer von wem, von was, wem sie verfolgt oder werden. Ob überhaupt sie verfolgt wird. Aber dass sie das Blut so mit dem mit Schlamm abgedeckt hat, das war noch auffällig. Ja, es war auffällig. Ich habe mich gefragt, ob sie so den Geruch überdeckt. Ja. Ja, höchstwahrscheinlich. Oder, ja, weil verhindern, dass es einfach fließt oder dass es, also quasi nicht, also ich dachte zuerst an Geruch. Mhm. Und dann dachte ich, sie wird wissen, was sie tut. Sie ist Biochemikerin. Genau, sie hat das. Ah, und sie ist ja auch Ärztin. Genau. Und sie das überhaupt jetzt so lange dort schon überlebt hat. Also wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber. Jemand hat den Vorschlag gemacht, dass es vielleicht nicht dieselbe Zeit ist. Genau. Ja, genau. Das kann dann anders aussehen. Aber jetzt wissen wir, dass halt in diesem Monolith wohl so eine Art Portal eingebaut ist. Und da müssen wir jetzt noch schauen, was da. Ja, stimmt, das sag mal. Zuerst dachte ich, sie ist im Monolith drin, quasi. Nein, ja. Also, dass der Monolith in sich selbst eine Landschaft trägt. Mhm. Aber als dann die anderen Planeten aufgetaucht sind, dann dachte ich das nicht mehr unbedingt. Ja. Das ist schon krass. Also die Serie spielt ja im Marvel-Universum und Guardians of the Galaxy spielt auch dort und Thor und so weiter. Ist ja klar, dass dann vielleicht so Alien ja. Sachen. Aber trotzdem ist es irgendwie krass, dass dann am Schluss auch, ah ja, sie ist jetzt auf einem Alien-Planeten, das ist diese Monde oder ein anderer Planet, so am Horizont. Da muss man sich schon wieder ran, obwohl es eigentlich von Anfang an klar ist, das geht halt bei solchen Serien, geht das dann tatsächlich? Hast du Superpowers und dann Aliens und alles zusammen. Ja. Ja, also. Ich glaube, ich wollte dich noch fragen, auf was du dich freust oder auf was du gespannt bist, was, genau, so in Bezug auf die Entwicklung der Serie jetzt noch, oder der Staffel. Also, mir ist es auch gerade in den Sinn gekommen, eben der nächste Marvel-Film ist Civil War, wo es eben dann einen Konflikt innerhalb der Superheldenreihe geben wird und es wohl eben darum geht, wie geht man mit Leuten um, die Superkräfte hat, tut man sie überwachen oder muss, also da lässt man sie registrieren. Und hier müssen sie jetzt in der Serie, müssen sie halt auch wie diese Vorbereitung liefern. Und das wird ja hier auch schon eben mit dieser Effekt, dass jetzt eben diese Inhumans sich auf der ganzen Welt auftauchen. Man sieht ja dann diese Simulation, dass dann eben halt, dass sie das nicht mehr verhindern können und dass die ganze Welt davon betroffen ist. Der Präsident nennt dann auch all diese Events, die wir eigentlich schon gesehen haben, von wegen in New York, mit dort während die Avengers, London, das war bei Thor 2 und jetzt auch mit dem Sokovia in Age of Ultron, das hat sich jetzt halt die ganze Zeit gehäuft und das dann aus der Perspektive der normalen Bürger, der normalen Menschen, die da ja nicht Einblick haben in diese Superhelden-Geschehen, sieht das dann halt für sie dann halt wirklich bedrohlicher aus. Wird natürlich aber auch manipuliert, höchstwahrscheinlich durch die Medien. Und da bin ich halt gespannt, wie da weitere Verbindungen aufgebaut werden. Sie haben aber genau in einem Interview mit dem Kevin Feige, das ist so der Hauptproduzent der Marvel-Filme, der alles überwacht, der hat gesagt, dass es eben sehr schwierig ist, die Serien und Filme immer zu verbinden, weil die Produktionszeit so verschieden ist. Im Thema Serien werden wöchentlich sozusagen produziert, während die Serie schon am Laufen ist, während Filme irgendwie fast halt ein Jahr zuvor gedreht werden und so weiter, dass es einfach schwierig ist, auf die gleiche von der Timeline dann immer alles genau anzupassen. Aber es muss sicher schon, es wird dann ganz sicher auch in beide Richtungen weitere ja. Einflüsse geben, die wir dann beobachten können. Also ja, eben das mit Sokovia aus Age of Ultron ist jetzt wirklich ein größeres, selbst dieses fiktive Land, wo ja, vorkam. Ich habe kürzlich den Honest Trailer für Age of Ultron geschaut und es war schon sehr einleuchtend mit von wegen, wo sie ja so aufgezeigt haben, okay, bei was war die erste Bedrohung? Es passiert was ganz Schlimmes, die Avengers kommen nicht zusammen. Ja. Es passiert was noch Schlimmeres, Thor und das ganze Universum, die Avengers versammeln sich nicht. S.H.I.E.L.D. Sowieso ist bedroht und alles, die Avengers versammeln sich nicht. Nee. Aber ein Meteor wird, aber irgend so ein Computer tickt erst, dann kommen sie zusammen. Ja. Ja, es war wegen dem Zepter von Loki. Ah ja, irgendein Zepter. Ja, weil der Meteor ist ja eben, weil ich dachte gerade aus dem Meteor, ja, das tönt schon krass. Ich muss irgendwas anderes finden. Ja, nee, stimmt. Aber das Zepter, da muss man wieder zusammenkommen. Genau, ja, und sah ich auch eines einzig bei S.H.I.E.L.D., also bei sozusagen The Winter Soldier, fand ich als Verteidigung, also er wusste ja nicht mehr, oder auch als der Natascha auch mit dabei, sie wussten ja nicht mehr, wem sie vertrauen genau, können. Genau, dort macht Sinn. Und es war auch recht schnell, es ging ja alles so schnell. Ja. Und irgendwie die Avengers... Und bei Thor eigentlich auch. Ne? Also ja. Aber wobei, ich meine, man kann natürlich auch wieder sagen, so ein Telefon anrufen. Ja, geht genau. Ja nicht. Also vielleicht haben sie ja ihre Kontaktdaten auch nicht. Haben sie eine Facebook-Gruppe? Haben sie eine WhatsApp-Group? ich bin da auch überhaupt nicht dabei. Aber vielleicht haben sie eine Mailing. Also bei den Comics wird das, glaube ich, schon erklärt, wie das organisiert wird. Aber in den Filmen im Thor ist ja dann, kommt dann eben einfach unerwartet wieder auf die Erde und so weiter. Und das hat nicht organisiert, wie es aussieht. Aber ich dachte, aber bei... Nicht Return of the First. Bei Winter Soldier sehe ich es ein, dass es nicht ging. Okay. Aber das war eher, also ich mag den Film. Klar, ja. Ja. Okay. Aber mein Ding, auf das ich gespannt bin, ist eben apropos Winter Soldier, wie es mit S.H.I.E.L.D. weitergeht. Also wie so, wir haben jetzt schon gesehen, Daisy und Phil ein bisschen gleichberechtigter. Also wie jetzt genau die Struktur ist. Weil ich sowas immer spannend finde, wie Organisationen aufgebaut sind und wie quasi, also vielleicht kommt es ja auch noch mehr raus, wenn May wiederkommt, eben wie sie sich untereinander absprechen, wie wer die Entscheidungen trifft, wie Entscheidungen getroffen werden und was jetzt eigentlich ihre Hauptanliegen sind. Quasi, wobei sie jetzt schon sehr deutlich gesagt haben, es geht darum, diese Inhumans zu finden und ihnen zu helfen. Aber geht es nur darum, ihnen zu helfen oder geht es auch noch um was anderes? Das würde mich interessieren. Ja, und dann einfach wirklich die einzelnen Charaktere. Ich hoffe, dass Gemma irgendwie wieder zurückgeholt werden kann und es ihr nicht zu schlecht geht zumindest. Dass Bobby wieder vollständig gesund wird oder zumindest gezeigt wird, dass es quasi, also mit der körperlichen Versehrtheit, dass es zumindest das ist, was sie jetzt weiter macht. Also weil, und wenn sie quasi jetzt etwas davon trägt, dann ist es so. Man muss nicht quasi im normativen Sinn gesund sein, damit es gut geht, aber dass quasi gezeigt wird, wie es mit ihr weitergeht und was es ist, was sie machen will. Will sie jetzt weiter im Labor arbeiten oder wieder voll einsatzfähige Außenagentin sein? So, darum geht es mir, glaube ich. Ja. Dieser Lash interessiert mich nicht so. Ich fand dort auch die Special Effects nicht, also der Kampf, sie haben ja dann einfach, Daisy hat einfach ihre Earthquake-Wellen so in seine Richtung geschossen und Lincoln so elektrische Blitze. Das war dann relativ simpel aufgebaut und habe ich dann auch nicht so spannend gefunden. Ja. Aber das ist dann nach Budget und ist dann auch schwierig, so eine Superhelden-Serie dann auch. Ja, ich glaube, ich hätte es insgesamt schon in der letzten Staffel, haben sie es ja nicht abgehabt, spannend gefunden, ihre Kräfte noch mehr sich entwickeln zu sehen und zu sehen, wie sie das genau macht, ob sie, wie eng gezielt sie Dinge beeinflussen kann oder deren Wellen für sich oder deren Schwingung für sich nutzen kann. Das hätte ich gerne noch mehr gesehen. Weil in der Wissenschaft sah man ja, wie sie so eine Lawine ausgelöst hat. Das ist ja eigentlich eine relativ große Sache. Ja. Und das dann dort Problem, ja, das ist halt immer das Problem mit so Superheldenkräften. Wo hört das auf? Wie stark sind sie tatsächlich? Und ich hätte es quasi spannend gefunden, ihr Training zu sehen. Und weil was ich ganz schön finde, ist, man sieht, nicht nur die Garderobe hat sich geändert von Daisy und auch nicht nur, wie sie mit Fehl und so, sondern auch so richtig ihre Haltung. Ja, genau, also, schön, dass man auch. Also wie sie läuft, das ist so richtig, sie ist jetzt Agentin, also sie ist jetzt Shield-Agentin so. Ja. Und zwar Feldeinsatz, also so eben sie alleine, wie sie steht und wie sie rumläuft. Ja. Es war ja eigentlich in der letzten Staffel auch schon so, dass zur Hälfte im Training oder was war. Und ich finde, jetzt sieht man so, also es geht weiter in die Richtung. Aber das stimmt, in der letzten Staffel war das auch schon mehr mit diesem krassen One-Shot. Ja, genau. Ja, ich glaube, das so. Ja, eben zu den anderen Charakteren, also zu Coulson kann man nicht so viel sagen. Das hat einfach wegen seiner Hand gesagt und er da schon mehrmals wechseln musste, weil es nicht gepasst hat. Also er wirkt zurzeit trotzdem, wobei das muss man vielleicht noch abwarten, ich finde, er wirkt recht entspannt oder eins mit der Lage zumindest, aber ich habe das Gefühl, das wissen wir wie noch nicht. Ja. May ist noch nicht da, ich glaube, wir brauchen erstmal May, um auch mehr über ihn zu wissen und bei ihr wissen wir gerade halt gar nichts. Ja. Eben, sie haben jetzt zuerst uns einfach wieder das Universum uns erklären müssen, wie ist der Stand, wie sieht das mit diesen Inhumans aus, welche neuen Antagonisten haben wir hier und dann eben, was mit Wort ist, das kommt noch. Ja. Das wurde einfach die Basis zuerst wieder mal gelegt worden. Ich rede jetzt noch kurz weiter, weil ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen wollte, aber Daisy hat ja Sky. Sky hat diesen Lidstrich, ne? Ah ja. Und das war so, und auch das Tanktop, der recht weit ausschnitt. Und ich habe mich einfach gefragt, ich wüsste wirklich gerne, ob eine Frau in dieser Position, würde ich sie wirklich gerne persönlich fragen, ob ihr das wichtig ist, quasi weil sie ja, weil es ihr gefällt, weil sie es mag, quasi, oder auch weil sie ja öffentlich auftritt, weil sie stellt ihr dann Kontakt her mit Joe auch. Oder ob es einfach so dieses Ding ist, dass sich niemand überlegt, dass auch das irgendwie gemacht werden muss und es einfach dazugehört, Frauen in Serien so zu schminken. Weil manchmal, denke ich, haben gewisse Rollen, Frauenfiguren hätten, glaube ich, was Besseres zu tun. Ihre Augen sind wirklich auffällig, sind mir auch aufgefallen, dass sie wirklich schön geschminkt sind, aber dann halt... Ja, oder Besseres zu tun, das klingt jetzt auch wieder, ich meine, mehr auch teilweise hast du auch keine Zeit oder Augen-Make-up solltest du auch wieder wegmachen, damit es deiner Haut auch nicht schadet. Und ich meine, wenn die dann Einsätze haben, mehrere Tage lang und so, oder nicht sicher sein können, wann sie das nächste Mal Ruhe haben. So. Ja, in dem Sinne ist es nicht realistisch. Ja. Und bei ihr fällt es, ist mir auch am Anfang der Serie immer aufgefallen, dass sie halt speziell immer als sehr hübsch und guten Make-up und die Haare. Also das hat bei dieser Schauspielerin sich besonders Mühe gegeben, das merkt man schon. Und ich meine, am Anfang war das quasi mit den Kleidern auch noch ein bisschen was anderes, aber inzwischen ist sie ja wirklich eben vom Auftreten her und so Agentin. Und das ist mir einfach aufgefallen, weil wir da kürzlich ja auch es davon hatten, dass diese ganze, also dass das Schminken und Pflege und all das ist Zeit und Arbeitsaufwand. Ja. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Mhm. Und und jetzt hier habe ich mich gefragt, hat sie in ihrer Position das wirklich gerade so? Bei May ist mir noch nie aufgefallen, dass sie... Das ist weniger. Genau. Ja, genau. Gemma, die wirkt auch relativ simpel geschminkt. Ja. Aber Sky war immer noch immer so ein bisschen Dark Shadow. Ja. Und dann könnte es aber eigentlich wieder ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht die Figur ist. Ja. Also weil... quasi dann das was ist, worauf sie Wert legt, quasi, und dafür dann auch Zeit findet oder einen Umgang gefunden hat damit. Ich meine, man kann auch, es gibt ja auch Abschminktüchlein in Päckchen oder was. Ja, immer so. Es geht ja schon, aber es fällt halt auf, wenn man auch im Kontext einfach, man denkt immer, also jetzt wir dass eben Frauen so dargestellt werden, dass sie so möglichst schön immer aussehen sollen. Und auch so, das passiert einfach alles so. Es muss nicht, also es ist einfach so. Ja. Nicht. Ah, ja, das fällt mir das ein, wo sie eigentlich angeschossen wurde in der ersten Staffel und dann im Krankenbett liegt und dann sagt sie selber, oh nein, ich sehe doch jetzt gerade voll schlimm aus. Und natürlich sieht sie trotzdem super Haare und eben die Augen eigentlich auch geschminkt. Ich so, okay, also Leute, wenn der Charakter selber sagt, oh, dann hättet ihr euch ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem in die andere Richtung schminken. Ja, genau. Also indem sie war angeschossen im Krankenbett und dann sieht man natürlich nicht perfekt geschminkt aus. Ja. Aber das sind so die TV- weibliche Darsteller, Darstellerinnen, die müssen halt dann trotzdem immer noch schön sein. Gut, das habe ich mich noch gefragt. Oh. Das war unsere erste Episode zur Recap von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 3. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir schauen jetzt, dass wir das vielleicht wöchentlich noch weiter so hinkriegen. Es ist eben alles noch für uns eine Übung und ein Experiment. Aber sonst einfach bis nächstes Mal. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss.